im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch wieder. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Robin, 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Ich rufe an zu folgendem Thema, und zwar häusliche Gewalt gegen Männer. Und Kindesentzug. Du bist selbst betroffen? Ja. Erzähl mal, was bei dir passiert oder passiert ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich war mit meiner jetzigen Frau, wir haben im Juli geheiratet. Ja. Und wir sind seit 3 Jahren zusammen und haben einen kleinen Sohn von 18 Monaten. Ja. Und es kam hin und wieder mal zu Angriffen meiner Frau. Dir gegenüber, also zu dir. Sie hat dich angegriffen, täglich angegriffen. Ja. Was genau hat sie gemacht? Also eigentlich waren das nur kleine Meinungsverschiedenheiten, ja. Das erste Mal war, da war sie gerade schwanger, wir sind gerade zusammengezogen. Mhm. Und das waren Lappalien. Da hat sie mich angegriffen und ich habe mich immer nur geschützt. Wie hat sie dich angegriffen? Was hat sie genau gemacht? Ja, sie kam richtig mit einem bösen Blick auf mich zu und hat mir links und rechts ins Gesicht gehauen. Mhm. Na, und ich habe einfach nur die Hände vors Gesicht gehalten und versucht, nicht mich zu wehren, sondern einfach zu schützen mich, ja. Mhm. Und dann, ja gut, okay, das war dann, wir haben uns dann wieder versöhnt. Aber später, das war dann letztes Jahr, ist unser Sohn getauft worden. Das war eine wunderschöne Tauffeier. Und dann, einen Tag später, hat sie da gesessen mit ihrer Freundin. Ich kam wirklich kaputt von der Arbeit. Ja, und wollte einfach nur zum Abendbrot was essen. Und da hat sie schon richtig provozierend gemeint, der Junge schreit, ich soll mich auch darum kümmern. Obwohl sie da den ganzen Tag mit ihrer Freundin gesessen hat, ne? Mhm. Und war auch nichts nach der Taufe auch noch nicht aufgeräumt und nichts. Ja, und dann war erstmal 3 Tage Sendepause. Und da fing sie wieder damit an, also ich wäre doch schuld daran und er hat mich wieder angegriffen. Woran wärst du schuld? Ja, dass ich da nicht aufgeräumt hätte und nichts gemacht hätte und lauter einfach nur faul gewesen wäre. Das war die Tauffeier, sagst du? Ja. Ja. Es war die Tauffeier und da warst du? Also danach. Danach. Als ich dann kaputt von der Arbeit gekommen bin. Okay. Und Wie oft ist das denn vorgekommen, dass sie dich täglich angegriffen hat? 3-mal. Und am schlimmsten war es jetzt am Heiligabend. Was hat sie da gemacht? Am Heiligabend ist sie mit dem Stuhl auf mich zu. Sie hat 3 Tage, also im Prinzip hat sie sich schon das ganze Jahr auf Weihnachten gefreut. Und ich habe auch schon nach ihrem Wunsch am 20. schon den Tannenbaum aufgestellt. Und sie hatte irgendwie, als wenn sie einen Triller unterm Pony gehabt hätte, gesagt, ich habe keine Lust auf Weihnachten, ich feiere kein Weihnachten. Und das war ja eigentlich schön geplant, auch weil unser Sohn, der war ja gerade im besten Alter, sag ich mal. Mhm. Na, und sie hat den ganzen Heiligabend hat sie sich stur gestellt. Mhm. Sie ist mal ab und zu einmal rausgegangen mit dem Kleinen. Ihr wart allein, es gab keine Gäste. Ja. Nein. Und wie ist es dann zu dieser Szene gekommen, dass sie den Stuhl auf dich geschlagen hat? Ich habe den ganzen Tag Essen gekocht, habe dann abends ich habe mich schön angezogen, bin noch zu ihrem Wohnzimmer. Ich habe gesagt, darf ich dich wenigstens zum Essen einladen? Nein, ich habe schon gegessen. Dann habe ich alleine gegessen im Wohnzimmer, in der Küche. Und danach hat sie irgendwas bei Facebook gepostet, die hat über 300 Leute da, dass doch die ganze Facebook-Freunde da ihre Familie sei und die doch so froh ist, dass sie diese Familie da hat, diese Facebook-Familie. Und da habe ich einfach nur einen Kommentar drunter gesetzt. Ja. Auf Facebook hast du einen Kommentar drunter gesetzt? Ja. Nämlich? Einfach nur, ja, du hast doch eine eigene Familie, denk doch mal da dran. Ansonsten fröhliche Weihnacht. Ja. Aber ein bisschen zynischer. Ja. Ja. Und dann? Ja, da ist sie aufgetickt. Wie gesagt, ich habe die Zeit in der Küche verbracht, sie war im Wohnzimmer. Und da kam sie zu mir rüber und hat mir den Küchenstuhl über den Kopf ziehen wollen. Ich habe mich einfach nur auf den Boden gelegt, habe den Stuhl, meinen eigenen Stuhl als Schutz genommen. Ja. Und dabei hat sie mich getroffen und mir den Finger gebrochen. Und ich muss mal sagen, ich habe so den Eindruck, dass du ein bisschen zu freundlich mit dieser Dame umspringst. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann mich doch nicht wehren. Nein, natürlich nicht. Ja. Nein, natürlich so nicht. Aber das machst du ja schon eine ganze Weile mit. Wie ist die Situation heute? Seid ihr nach wie vor ein Paar? Nein, also folgendes. Sie ist am 8. Januar nach Kenia gefahren für 5 Wochen mit dem Jungen, weil sie ihre Eltern wiedersehen wollte. Und da habe ich auch völliges Verständnis für. Die hat 7 Jahre lang ihre Eltern und die Verwandtschaft nicht gesehen. Mhm. Und der Junge, der wollte auch die Oma sehen, denke ich. Ne? Und da ist sie mit meinem Sohn und sie sind dann nach Kenia gefahren. Und sie ist immer noch in Kenia? Nein, sie ist wiedergekommen. Ja. Und irgendwie hat sie sich die letzte Zeit auch irgendwie zurückgezogen. Seit wann seid ihr getrennt? Seit wann? Ja. Seit Ende Februar. Seit Ende Februar. Und ich gehe mal davon aus, wie du das jetzt beschrieben hast, dass das keine friedliche Trennung war. Nein. Von wem ist die Trennung eigentlich ausgegangen? Ja, von ihr, das ist ja das Kuriose. Von ihr? Das ist ja das Kuriose. Nee, ja. Das finde ich eigentlich auch skurril. Warum geht die nicht von dir aus, nachdem du so einen Horror mit der Frau mitmachst? Mein Gott, ich liebe die Frau. Wir haben Ach, hör auf. Was kann man denn so eine Frau so lieben, die sowas mit einem macht? Wir haben ein Kind zusammen, wir haben gerade eine Familie aufgebaut. Ja, schön. Sicher, aber trotzdem. Jetzt erzähl mir, was sie mit dem Kind veranstaltet. Du sagst Kindesentzug. Ja, ich darf das Kind nicht sehen. Sie dreht das Ganze um. Sie dreht das Ganze um und ich weiß gar nicht, ob ich schäme mich und es ist mir peinlich, das zu erzählen. Ja, die ganze Geschichte. Weil einige aus meiner Verwandtschaft, die meinen, ich wäre der Brutale, weil sie dreht da genau um. Mhm. Sie meinen, ich wäre derjenige, der sie prügelt. Ich habe das noch nie getan. Ja, der alte Trick. Habt ihr das gemeinschaftliche Sorgerecht für das Kind? Wir haben gemeinschaftliches Sorgerecht, ja. Mhm. Wohnt sie weit von dir entfernt? Ich vermute nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ach, du weißt gar nicht mehr, wo sie Nein. wohnt? Nein. Ich war bei meiner, ich habe jetzt eine Anwältin, die hat, so wie ich gehört habe, Haare auf den Zähnen und die wartet eigentlich nur darauf, dass ich eine Freigabe gibt, dass sie losschießt. Ja, aber ich habe wirklich keine Lust, Stress zu machen. Ich will irgendwie sie wieder zurückgewinnen. Ich finde, du solltest nicht sie irgendwie zurückgewinnen wollen, sondern du solltest in allererster Linie sehen, dass du Zugang zu deinem Kind bekommst und dass du dein Kind aufwachsen siehst und dass ihr da eine ordentliche Regelung findet. Ja. Ich vermute mal, dass so wie du mir das jetzt nur in wenigen Worten geschildert hast, dass du diese Frau vergessen kannst. Was hält dich denn an dieser Frau? Gute Frage, ich liebe die eben. Ja, was liebst du denn an der? Wir hatten schöne Zeiten. Ja, die Zeiten sind lange vorbei und die Zeiten hat sie mit ihren Attacken kaputtgeschlagen. Ja, und dann möchte ich auch nicht, dass der Sohn oder dass unser Junge irgendwie, ich sag mal, mit getrennten Eltern aufwächst. Ja, aber Robin, lieber getrennte Eltern in Frieden als in Unfrieden ein verheiratetes Paar zu sein. Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, das sind jetzt schon 7 Wochen, denke ich bald her, wo wir getrennt sind und es kommt keine Kommunikation zustande. Ich schicke ab und zu mal SMS. Und also liebe SMS, ja, also dass ich sie lieb und dass sie dem Louis ein Küsschen geben soll. Ja, aber die hat doch, glaube ich, wirklich den Eindruck bei dir, dass sie mit dir alles machen kann. Du schickst ihr jetzt sogar noch liebe SMS, nach dem, was die dir alles angetan hat. Das meinte ich vorhin, dass du wahrscheinlich die ganze Zeit schon viel zu freundlich zu ihr warst. Damit meinte ich nicht, dass du ihr zurück einen auf die Nase hauen sollst, sondern deine Haltung. Ich glaube, die Haltung war devot und letztendlich immer wieder auf Freundlichkeit aus. Aber ich glaube, so funktioniert das bei so Menschen nicht, die so gestrickt sind. Das Traurige ist ja wirklich, es ist sehr schön, dass ihr ein Kind habt, aber das macht das Ganze ja so kompliziert. Wenn das Kind nicht da wäre, könntest du sagen, abgehakt, ich will die Frau nicht mehr. Ja, könnte sein. Könnte sein. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, ne? Ja, aber ich frage mich dann ganz allen Ernstes, wir haben im Juli erst geheiratet, da kann man doch nicht alles so über den Haufen werfen. Ja. Robin, du nicht, aber offensichtlich sie ja. Wir kennen 1000 Geschichten, wo Menschen genau so handeln. Wo ganz schnell alles über den Haufen geworfen wird, warum auch immer, weil die jemand anders haben, weil sie irgendwie wirr sind oder weil sie Egomanen sind oder ich weiß es nicht, warum. Ja, dann denke ich, die hat 2 oder 3 verschiedene Persönlichkeiten, weil auf der einen Seite komme ich von der Arbeit und sie fällt mir um den Hals, 2 Tage später, dann zu tun, ne? Ja, klar, das und, kann ja sein. Irgendwo, ich weiß nicht, wem da geholfen werden muss. Na, sie sagt mir sogar, ich soll mich irgendwie therapieren lassen. Ich weiß nicht wo und wann und wie. Und deswegen rufe ich dich ja auch an und bitte eigentlich irgendwie um Hilfe. Ja, Robin, ich kann dir so wirklich als sehr weit außenstehender Mensch nur sagen, nimm dir einen guten Anwalt. Du hast einen Anwalt, sagst du? Ja. Rede mit dem, wie die rechtliche Lage ist und was zu tun möglich ist. Und setze alles in Bewegung, damit du dein Kind so oft, wie es irgend möglich ist, sehen kannst. Mhm. Und dass sie sieht, dass zum ersten Mal da auch eine Gegenkraft entsteht. Bisher, glaube ich, hast du alles so mitgemacht, was sie wollte. Ja, also die ist ja hier abgehauen von zu Hause. Und ich habe noch nicht mal das Schloss. Also die hat noch den Schlüssel, der hat noch mein Auto, hat sie auch noch. Mhm. Und die kann rein und raus gehen, wann sie will. Ja, und die das macht sie auch. Ja, ich habe jetzt schon, nur aufgrund dessen, was du sagst, habe ich schon einen Hals auf diese Frau. Ja. Und das ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit für all dem, was passiert ist, was du uns hier gerade erzählt hast. Ja, das ist so. Ja. Robin, also Rechtsanwalt, die rechtliche Schiene fahren und dann mal gucken, wie die Dame darauf reagiert. Ja. Und diese Liebesgeschichte, die du da immer noch im Kopf hast, die würde ich aber mal sehr, sehr scharf überdenken. Mhm. Ich glaube, dass diese Frau dich überhaupt nicht mehr liebt. Sonst würde sie nicht so mit dir umspringen. Und dann ist sie es auch nicht wert, von dir geliebt zu werden, finde ich. Ja, das finde ich schwer für mich. Ich weiß. Vor allen Dingen, wenn man auch den Traum oder die Illusion einer intakten Familie vor Augen hat. Aber da muss man sich von verabschieden, wenn die Gegebenheiten eben nicht so sind. Mhm. So traurig das auch ist. Ja, okay, dann. So, mehr kann ich ja nicht sagen, Robin. Tut mir sehr leid, aber ich hoffe sehr, dass die Sache mit dem Kind zumindest geregelt wird. Tut mir so weh, weil der ist ja schon völlig entfremdet von mir. Wie gesagt, die kam nach 5 Wochen Kenia, kam sie zurück, der Junge war völlig verstört. Der hat mich ja angeguckt, als würde er mich gar nicht mehr kennen. Ja, klar. Klar, aber so ein kleiner Kerl sind 5 Wochen eine ganze lange Zeit. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass du Erfolg haben wirst. Alles Gute, Robin. Okay, ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Moment, jetzt habe ich sehe ich meinen. Alexander, 24. Hallo. Hallo, Domian. Alexander. Also, genau, mein Problem ist, dass ich extrem schüchtern bin und auf alle meine Freunde eifersüchtig bin, die in einer Beziehung sind und sogar auch heiraten. Du bist extrem schüchtern, sagst du? Genau. Wirkst du aber jetzt auf den ersten Eindruck schon gar nicht bei mir? Ja, nur das versteht doch keiner. Also ich bin wirklich schüchtern. Ich kann zu keinem Menschen hingehen und den ansprechen. Ach so. Das Problem. Und so am Telefon macht dir das nichts aus, so offen zu reden? Nee, überhaupt nicht. Das geht komischweise. Und beruflich bin ich jetzt auch befördert worden. Da klappt alles erstens an als tipptopp. Was machst du beruflich? Ich leite seit dem 1.3. ein Restaurant in einem Hotel in Köln. Wow. Du leitest sogar ein Restaurant? Genau. Das heißt, da hast du Verantwortung, da hast du auch mit vielen Menschen zu tun. Da kannst du ja im Job auch wirklich nicht schüchtern sein. Genau, da bin ich auch nicht schüchtern. Da kann ich sogar zum Gast hingehen, einen dummen Spruch mal reinhauen. Ja. Und alles Mögliche machen, halt nur im privaten Leben ist es so eine Katastrophe. Ich kann niemanden ansprechen, sagen, dass ich die Person hübsch finde und dass ich gerne eine Beziehung oder dass ich die Person gerne näher kennenlernen möchte. Hattest du denn schon mal eine Beziehung? Also ich hatte jetzt 3 Freundinnen schon, die habe ich übers Internet kennengelernt, weil ich halt nicht in der Lage bin, verbal irgendwas aufzubauen. Ich meine, das ist ja schon ganz, ganz gut, wenn man diesen Weg übers Internet gehen kann. Ja. Und wie lange haben diese Beziehungen gehalten? Also so im Durchschnitt 2, 3, 4 Monate. Ach so. Und wie war das dann, als du dann mit den Frauen real zusammenkamst? Dann hat es natürlich eine Zeit gedauert, bis ich auch lockerer geworden bin. Aber es ging. Es ging. Nach einer Zeit ging es sehr gut. Nur halt am Anfang war es halt sehr problematisch. Also die ersten 5 Sätze sind nur. Ja, aber ich finde, wenn du ein schüchterner Typ bist, hast du schon gute Schritte zur Eigentherapie gemacht. Du hast ja das Medium Internet ausgesucht, was ja völlig in Ordnung ist. Und du hast dann sogar den Schritt in die Realität gemacht und hast dann auch real mit den Frauen die Beziehungen geführt. Das ist schon mal ein Erfolg, finde ich. Ja, nur ich bin jetzt seit März letzten Jahres wieder Single und ich lerne auch niemanden kennen und das macht mich auch sehr frustrierend sogar. Ja. Mich macht einfach traurig sogar, wenn jetzt, sag mal, die etwas dickeren und fetteren Menschen in die Beziehung eingehen und ich halt jetzt normal gut aussehender Mann nicht. Nichts gegen die Dicken, junger Freund. Nein, so meine ich das ja auch nicht. Ja, ich verstehe schon, wie du meinst. Ja, nur das macht mich halt auch sehr verletzend und ich verstehe den Grund auch nicht. Moment, du bist dann eifersüchtig und verletzt, wenn du siehst, dass andere Leute, die vielleicht auch nicht so attraktiv sind wie du, dass die eine Beziehung haben und du hast keine. Genau. Ja, das ist so ganz klein karierter Neid, ne? Ja, nur ich verstehe das auch nicht, weil ich bin wirklich ein sehr netter Mensch. Ich bin offen für alles. Ich bin für jeden Menschen da, der Hilfe braucht. Nur ich verstehe, dass er nicht jemanden ansprechen kann. Das macht mich halt sehr traurig. Hast du es denn schon mal so in der Disco, in der Bar oder irgendwie so im normalen Leben schon mal versucht, eine Frau anzusprechen? Ja, ich gehe sehr oft an, ich probiere das natürlich auch jedes Mal und da kommen halt normale Antworten wie nein, tut mir leid, kein Interesse oder such jemand anderes. Also wenn ich nervös werde, fange ich auch an zu stottern und zu nuscheln und da kriege ich natürlich auch die meisten Abfuhren. Verstehe. Aber immerhin, ich halte fest, du versuchst es und du gehst auch gegen diese Angst an. Ja, weil ich möchte eine Beziehung eingehen. Ja, verstehe. Und ich habe jetzt auch Freunde, die sind jetzt seit 7, 8 Jahren mit deren Partner zusammen und heiraten jetzt nur ich mit. Ja, du musst keinen. Du musst mit 24 noch nicht ans Heiraten denken. Ey, bloß nicht. Also das will ich auch nicht. Ich will halt nur eine Beziehung. Also ich möchte halt mal Menschen kennenlernen, muss mal länger als 3, 4 Monate dauert. Mehr will ich ja eigentlich nicht. Wie ist denn das, wenn du arbeitest in einem Restaurant, in einem Hotel? Ne, das genau. In einem Hotel. Das heißt, da sind ja auch sehr viele viele Leute. Gab es denn auch schon mal so Flirtereien auf der Arbeit mit Frauen, die dort arbeiten? Ja, aber das ist ja dann nur rein beruflich, weil wir dürfen natürlich nichts mit unseren Gästen anfangen. Nee, mit Kollegen meine ich, oder also mit Kolleginnen, nicht mit Gästen. Naja, die Kolleginnen, die ich habe, sind auch etwas älter als ich. Die sind auch knapp 20 Jahre älter als ich. Und okay, verstehe, die kommen nicht in Frage. Nee. Und wie oft gehst du so aus in deiner Freizeit? Also da ich ja Schichtdienst habe, also schon alle 8 Wochen, wenn ich mein Wochenende frei habe. Also quasi immer, wenn es möglich ist, gehst du aus. Genau. Ja, finde ich auch alles noch im grünen Bereich, Alexander. Wenn du jetzt völlig im Mauerblümchen wärst und nur zu Hause sitzen würdest und mir sagen würdest, ich bin so schüchtern, ich traue mich nicht, wäre der Fall komplizierter. Aber ich merke ja, dass du willst. Ich will ja eigentlich nur sogar die Eifersucht macht ja auch Freundschaften kaputt. Ja, lass mich gleich da einhaken. Gegen diese Eifersuchtsgeschichte, andere Leute, da musst du wirklich gegen dich angehen. Das ist völliger Quatsch. Du bist nicht mehr oder weniger glücklich, wenn die eine Beziehung haben oder keine Beziehung haben. Nur ich bilde zum Beispiel mein bester Freund hat jetzt auch Beziehungen angefangen. Mhm. Da habe ich mir eingeredet, dass meine beste Freundin sogar den Kontakt zu mir abbrechen möchte, was total idiotisch ist, weil ich weiß, dass meine beste Freundin immer für mich da sein wird. Du hast eigentlich, die bricht den Kontakt ab, weil du noch keine Freundin hast, oder was? Nee, die bricht, ich denke mir, oder ich bilde mir den ein, dass die den Kontakt abbricht, weil die jetzt eine Beziehung hatten und nicht mehr so viel Zeit für mich hat. Ach so. Ich weiß, dass es total hirnrissig ist, weil ich weiß, dass sie immer hundertprozentig für mich da ist, egal was ist. Also, es gibt auch eine beste Freundin, mit der du alles so bereden kannst, was ja auch schon mal viel wert ist. Wie viele Freunde oder so gute Bekannte hast du so um dich herum? Also zwischen Freunde und Bekannte würde ich jetzt mal stark differieren. Also jetzt Freunde habe ich 4, 5, mit denen ich mich wirklich treffe oder oft treffe. Ja, was schon viel ist, finde ich. Und Bekannte würde ich sagen, so 10, 15, 20 Stück, die ich jetzt über Facebook schreibe. Also gut eingebettet in soziales Umfeld. Alexander, genau. Du bist seit letztem März, also nicht dieses Jahr März, sondern März 12, bist du solo. Ne? So hast du es gesagt. Genau. Ja, warum versuchst du es nicht wieder auf der Schiene mit dem Internet? Ich probiere es ja weiter, nur es klappt nicht. Dann versuch es weiter. Du hast gar keine andere Chance. Du machst alles richtig, finde ich. Du bist schüchtern und gehst gegen deine Schüchternheit vor. Du sprichst Leute an, kriegst eine Abfuhr. Nach dem 20. Mal ansprechen wird es irgendwann klappen. Du baggerst weiter im Internet. Bisher hat es nicht geklappt, aber es ist der richtige Weg. Mach weiter so. Ja, nur ich habe das Gefühl, dass ich jemanden brauche, der mir quasi beim Verkuppeln hilft. Auch wenn es komisch anklingt, nur ich kann das irgendwie nicht allein. Doch, du kannst es allein. Du hast es ja schon ein paar Mal alleine gekonnt. Wie soll man das denn machen? Wer soll dich denn verkuppeln? Das ist doch albern. Ja, ich weiß, es klingt komisch, nur ich weiß nicht, ich kriege das irgendwie auch selber alleine nicht hin. Doch, du kriegst es hin. Ich bin 100% überzeugt, aufgrund dessen, was du mir gerade erzählt hast und was ich so für einen Eindruck von dir habe. Du bist im Moment ein bisschen abgefuckt, weil du so viele Misserfolgserlebnisse hast. Ja. Kann ich verstehen. Und du bist auch ein bisschen angeschlagen, weil um dich herum alle glückselig in irgendwelchen Beziehungen leben. Ja. Okay. Ja, nur das Komische ist, bei meinem Bruder, der ist jetzt seit 7 Jahren mit seiner Freundin zusammen, nur bei dem bin ich überhaupt gar nicht eifersüchtig. Ja, das ist die Bruderliebe. Ja, natürlich. Ja. Nimm mal den Fokus von den anderen Leuten weg, das bringt dich überhaupt nicht weiter. Setz einfach die Energie weiter in Aktionen rein. sei einfach weiter aktiv, so wie du es mir gerade geschildert hast. Ich sag dir, hundertprozentig wird das über kurz oder lang wird's funktionieren. Da darfst du ja auch noch. Ich bin auch noch keine 40 oder 50, und sollst du ja eigentlich noch gar nicht aufgeben. Ja, genau. Wenn du mich in, sagen wir mal, in 20 Jahren nochmal anrufst und mit 44, dann haben wir ein Problem. Dann würde ich auch sagen, wir müssen irgendwas unternehmen, Alexander. Aber ja. jetzt nicht. Nee. Mach mal weiter so, und ich bin sicher, da wird über kurz oder lang was passieren. Hm? Hoffentlich. Also, viel Glück wünsche ich dir. Ich drücke dir die Daumen und lass dich wirklich nicht entmutigen von Misserfolgserlebnissen. Haben wir alle gehabt. Wir haben alle unsere Narben. Wir haben alle irgendwie haben wir die auf die Nase gekriegt. Und wenn man dann nachgibt, hat man verloren. Man muss immer wieder und immer wieder ran. Okay? Ja, okay. Alles Gute, viel Glück. Okay, vielen Dank, Domian. Tschüss, Alexander. Ciao. Okay. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ihr habt das ja gestern schon mitbekommen, meine netten Kollegen bereiten irgendetwas für mich oder für uns vor zum 18. Geburtstag dieser Sendung am Freitag. Ich weiß von nichts. Wir haben gestern nur ein bisschen was mitbekommen. Und ich weiß nur, dass wir jetzt wieder etwas sehen bzw. hören zu diesem Jubiläum. Und das hören und gucken wir uns jetzt mal an. Gestern bei Domian. So, jetzt bekomme ich gerade Besuch hier im Studio von meiner netten Kollegin, von meiner netten Kollegin Birgit, und ich bekomme einen Brief. Wie spannend. Was steht in dem Brief? Ihr Lieben, ihr seht nun einen Programmhinweis in eigener Sache. Und nun zeigen wir Ihnen aus Sicht der Regie, was Sie gestern nicht sehen konnten. Jürgen Domians Reaktion auf die Ankündigung der geheimen Jubiläumsshow. Zur Erinnerung. So sieht Begeisterung aus. Und so gerät Jürgen Domian in Ekstase. Mir ist alles egal, total egal. Das klingt vielleicht jetzt brutal, doch ich find's völlig normal. Ich bin geil, du bist, oder? Doch, mein. Mir ist alles egal. Gelüftet. Freuen Sie sich auch drauf. Domian wird volljährig. Die Jubiläumsshow zum 18. Geburtstag in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Ich weiß überhaupt von gar nichts, was meine netten Kollegen da ausgeheckt haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das sein soll. Da soll ich jetzt ganz normal weitermachen, Frage an meine Regie. So sieht's aus. Ja, ich soll weitermachen. Noch 3 Tage. Ihr Schmocks, da filmt ihr mich heimlich, während ich hier völlig überrascht bin. Aber ich bin nun auch beauftragt worden von meinen Kollegen, euch wiederum zu sagen, dass ihr uns bitte mailen sollt. Mailen, wenn ihr Anekdoten zu dieser Sendung habt. Also vielleicht habt ihr euch durch Domian kennengelernt. Vielleicht habt ihr ein Kind, das ihr Domian genannt habt, oder ein Hund, der Domian heißt. Irgendeine Geschichte, die mit dieser Sendung zusammenhängt. Dann würden wir uns sehr freuen, oder meine Kollegen würden sich sehr freuen. Ich weiß nicht, was sie damit machen werden, aber ich sage es euch einfach mal so weiter. Wenn ihr vielleicht ein Gedicht zur Sendung schreibt oder ein Lied komponiert und geschrieben habt zu dieser Sendung, dann solltet ihr auch Fragen an mich mailen. Also was ihr mich schon immer mal fragen wolltet. Und gemalte Bilder sind auch erwünscht. Die kann man ja auch mailen. Also, das gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Und die Spannung steigt immer mehr zum Freitag hin. Was denn nun Freitag passiert? Ich weiß es definitiv nicht. Und meine Kollegen sagen mir, dass sie seit irgendwie November, Dezember letzten Jahres schon basteln und mit den Ideen schwanger gehen. Und ich habe nichts gemerkt, überhaupt gar nichts, obwohl wir ständig hier jede Nacht zusammenhängen und an der Sendung arbeiten. Also, ich bin ganz gespannt und bin auch ausgesprochen gerührt, muss ich euch sagen, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich dachte, dass wir das mal so erwähnen, aber wir nichts Großartiges hier machen werden. Also, Freitagnacht, und ihr mailt uns die Sachen, die ich euch gerade so genannt habe, wenn euch was einfällt. Wir sind gespannt, oder die Kollegen sind gespannt, von euch dann zu hören. So, 1.24 Uhr und jetzt machen wir weiter mit dem Michael. Und Michael ist 31. Hallo Michael. Hallo. Hallo Michael, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe ein Alkoholproblem und bin alleinerziehend. habe zwei kleine Kinder und komme da nicht so wirklich raus gerade im Moment, weil ich es nicht so richtig sagen kann. Du hast zwei kleine Kinder? Ja, genau. Wie alt sind die Kinder? Die sind 5 und 7. Ja. Und wie lange bist du schon alleinerziehend? Fragen wir das zuerst. Seit ungefähr einem Jahr und ja, Alkohol trinke ich schon lange. Und warum bist du alleinerziehend? Ja, weil meine Frau meine Kinder rausgeschmissen hat. Und ja, seitdem habe ich die halt. Die Frau hat die Kinder rausgeschmissen? Ja. Warum? Ja, weil sie selber psychische Probleme irgendwie hat und ja. Und dann leben die Kinder. Genau sagen. Ja. Gehst du auch noch zusätzlich arbeiten? Nee, das nicht, weil die halt morgens kleine Kinder im Kindergarten und das Große ist in der Schule und darum kann ich auch nicht arbeiten gehen. Verstehe, das schafft man dann gar nicht. Ja, genau. Alkoholabhängig schon lange? Ja, immer so streckenweise, aber jetzt ist es halt so, dass es immer überhand genommen hat, so gerade im Moment. Kannst du es erklären, warum es überhand nimmt? Weiß ich nicht. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, so von meiner Jugendzeit, Partyzeit. Also du trinkst regelmäßig seit Partyzeit, seitdem du 16, 17 bist? Ja, genau. Und jetzt ist es fast täglich halt. Wie viel trinkst du so am Tag? Ja, so fast eine Kiste Bier und eine halbe Flasche Whisky oder ja, so ungefähr. Eine Kiste Bier und eine halbe Flasche oder eine Flasche Whisky? Ja, fast, ja. Das heißt, du bist jetzt auch hackedicht, während wir miteinander reden? Ja, so ziemlich. Aber es geht noch. Ja. So, wie schafft man es dann, zwei Kinder zu versorgen, wenn man so besoffen ist den ganzen Tag? Ja, was heißt den ganzen Tag? Steigert sich halt so. Naja, gut. Also, ja, ich habe mich dran gewöhnt halt so, ne? Also, um die Kinder kümmere ich mich auf jeden Fall gut. Und ja, weiß nicht. Dir ist klar, dass du auf äußerst dünnem Eis gehst, dass man dir die Kinder eventuell wegnimmt, wenn das publik wird. Ja, ja, gut. Ich denke halt immer, solange ich mich gut um die kümmere, kann es ja eigentlich den anderen egal sein. Ne? Ich finde, dass man sich nie gut um Kinder kümmern kann, wenn man besoffen ist. Selbst wenn man das selbst glaubt, man könnte es. Ja. Das ist so wie beim Autofahren. Der Besoffene sagt immer, ja, ich kann Auto fahren. Ja, ja, hast schon recht. Außerdem weißt du gar nicht, wie wesensverändert du bist, wenn du betrunken bist. Und irgendwie kriegen die Kinder es vielleicht auch mit, dass du trinkst. Also es ist alles grauenhaft, was da läuft bei dir. Ja, das Problem ist halt, dass ich die halt nicht mehr zu meiner Ex-Frau geben kann und dass ich das auch nicht so offenlegen möchte vor anderen, dass es so ist. Und ich möchte auch nicht irgendwie eine Therapie oder irgendwas machen, weil ich kann es halt nicht so offenlegen. Ne? Hast du denn irgendwann in deinem Leben schon mal versucht, von dem Alkohol wegzukommen? Ja. Das schon, aber irgendwie bin ich immer wieder darauf zugekommen, ne? Wie hast du es versucht, von dem Alkohol wegzukommen? Ich hatte mal einen Entzug, aber so eine Therapie oder so habe ich noch nie gemacht. Aber ja, im Moment ist es halt schwierig, weil ich das nicht so offenlegen will vor anderen, ne? Mhm. Gut, aber mir sagst du es ja jetzt auch gerade. Ja, ja. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wer weiß es denn überhaupt? Nur meine besten Freunde eigentlich. Gut, da sind also zwei meine besten Freunde und sonst auch keiner. Mhm. Die sagen es auch keinem. Ich gehe mal davon aus, dass deine Partnerin das auch weiß. Nee, die weiß es nicht. Wie, die hat das nicht mitbekommen, während ihr zusammen wart? Ja, da habe ich halt öfter mal was getrunken, aber das war nie so schlimm wie jetzt, wo wir aufeinander sind. Hat das mit dem Trennungsschmerz vielleicht auch zu tun, dass du jetzt noch mehr trinkst als früher? Das glaube ich nicht. Also, nee, eigentlich nicht. Was nochmal eine Frage? Die Gewöhnung irgendwie, würde ich sagen. Mhm. Michael, also ich bin froh, dass du angerufen hast. Das finde ich schon mal einen guten Schritt, das muss ich ja ehrlich sagen. Mhm. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass du dringend, aber ganz dringend etwas machen musst. Du musst es für dich tun und du musst es für deine Kinder tun. Ja, aber wie? Ist die Frage, ne? Du musst in therapeutisch-ärztliche Behandlung. Du musst ganz dringend. Wie man das dann mit den Kindern für eine Übergangszeit, wenn du vielleicht nur ein paar Wochen in einer Klinik bist, regelt, das muss man dann sehen. Mhm. Gibt es Oma und Opa, wo sie vielleicht mal eine Weile hin könnten? Ja, Ja, eigentlich schon, aber es ist mir ehrlich gesagt irgendwie zu unangenehm und zu peinlich, das irgendwie jemandem zu sagen. So, ne? Michael, ja. wie unangenehm und peinlich ist es dir, wenn das Jugendamt dir deine Kinder wegnimmt wegen Suff, wenn das rauskommt? Na gut, ich denke im Moment noch, das kommt halt nicht raus. Ne? Ja, das denkst du im Moment noch. Wie schnell ja. kann das passieren, dass es rauskommt? Wie schnell? Da muss nur das Kind irgendwas in der Schule sagen, irgendwas so Unbedachtes, muss irgend aus dem Freundeskreis jemand sagen oder in der Nachbarschaft. Irgendwie kann immer alles rauskommen. Hm. Außerdem ist das keine gute Strategie, zu leben in der Hoffnung, das kommt eventuell nicht raus. Du machst massiv deinen Körper kaputt mit diesen Mengen von Alkohol. Hm. Und du trägst, ich sag's nochmal, du trägst ja nicht nur Verantwortung für dich, was schon sehr viel Verantwortung ist, aber du trägst ja. Verantwortung für 2 Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren. Ja, das stimmt. So. Und ich möchte dich nicht sehen, wenn jetzt alles richtig schief läuft und du irgendwann nüchtern bist in ein paar Jahren und siehst, was du angerichtet hast. Und wenn deine Kinder das dann vielleicht auch kapieren, was mit dem Papa los war. Mhm. Wie schaffst du denn, wenn du so viel trinkst, den Alltag? Ja, das geht halt. Also das Nötigste nehme ich mir halt vor und das kriege ich auch hin. Ne? Also, ja. Du bist jetzt zum Beispiel noch wach. Du hast richtig viel gesoffen heute. Wir haben halb 2 schon. Bist du denn dann pünktlich nachher wieder auf der Matte und machst den Kindern Frühstück? Ja, das auf jeden Fall. Also das kriege ich auf jeden Fall hin. Also ja, da kümmere ich mich auch stark drum, dass ich das auf jeden Fall hinkriege alles. Mhm. Also mein Hauptproblem ist halt mit mir, dass ich halt da nicht von wegkomme. Also mit den Kindern geht's halt einigermaßen, dass ich die versorgen kann. Michael, einigermaßen. Du sagst jetzt schon, es geht einigermaßen, was schon schlimm ist, dass du das sagst. Die nächste Stufe ist, dass das nicht mehr einigermaßen geht, sondern nur noch mehr schlecht als recht. Und die dann folgende Stufe wollen wir gar nicht drüber reden. Du schadest massiv deinen Kindern. Ich appelliere wirklich an dein Verantwortungsbewusstsein, dass du etwas tust, in erster Linie für deine Kinder und natürlich auch für dich. Mensch, du bist ein Vater von 2 Kindern. Du kannst doch nicht so mit deinem Leben umspringen und mit dem, was man dir da in die Hand gelegt hat. Ja, das weiß ich selber. Aber jetzt musst du Sucht ist Sucht, ne? Ja, Sucht ist Sucht. Jetzt musst du die Hosen runterlassen. Wenn man in der Sucht ist, muss man irgendwann sagen, ich bin süchtig und dann schäme ich mich halt eine Weile, aber du kannst verdammt stolz sein, wenn du es dann geschafft hast, da rausgekommen zu sein. Mhm. Es ist viel beschämender, wenn du dich so durchlavierst, als wenn du einmal sagst, liebe Leute, so ist es, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, ich muss eine Weile in die Klinik gehen und erst dann kann ich mich wieder richtig und ordentlich um meine Kinder kümmern. Ja. So, jetzt wirst du bitte mit meiner Psychologin, mit Sabine sprechen. Du legst auf, sie ruft dich gleich wieder an. Ja, super. Sie wird dir Adressen und alles Mögliche an die Hand geben, was du aber dann aber auch wirklich in die Wege setzen musst. Und ich hoffe, dass du morgen dich noch erinnerst an das Gespräch hier. Ja. Ja, das werde ich. Gut. Michael, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine gleich zurückgerufen. Ja, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 2 Kinder und 1 Kasten Bier und, hat er gesagt, eine halbe Flasche Whisky oder eine Flasche Whisky? Ich vermute. Und wenn es eine halbe Flasche ist, dann ist es vielleicht irgendwann auch eine ganze Flasche. Das ist sehr, sehr schlimm, finde ich. Sehr schlimm. Hier ist Björn. Björn ist 36. Guten Morgen. Hallo Björn. Ja, hallo. Björn, macht bitte den Ton vom Fernseher oder Radio. Unpassiert. Sehr gut. Hallo. 36, ne? Sagte ich. Ja, schon. Genau. Um was geht's bei dir, Björn? Ja, also, ich hatte vor 7 Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Ich bin von der Straßenbahn überfahren worden. Wie ist das passiert? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich kann mich nicht an den Unfall erinnern. Ich weiß den Unfallhergang nur von Zeugenaussagen. Da gibt es 2 verschiedene Zeugenaussagen. Die erste lautet, also zum ersten, ich war betrunken, also ich war alkoholisiert. Mhm. Aber die Zeugenaussagen sagen einerseits, dass ich versucht habe, über die Anhängerkupplung zu klettern. Mhm. Und dann wohl von der Bahn überrollt worden bin. Mhm. Und die andere Zeugenaussage sagt, dass ich gestolpert bin und mich an der Bahn abstützen wollte und dann in die Lücke zwischen Anhänger und Triebwagen gefallen bin. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, welches von beiden stimmt, aber durch meine Albträume, die ich habe, halte ich es schon für möglich, dass ich wirklich so dumm war und über die Anhängerkupplung klettern wollte. Mhm. Wie, das klingt ja dramatisch, wie schwer warst du verletzt? Welche Verletzungen hattest du? Ja, ich habe nur knapp überlebt. Mein rechtes Bein wurde amputiert, mein linker Fuß wurde amputiert und ich sitze jetzt im Rollstuhl seitdem. Ach du lieber Gott. Ja. Das heißt, du bist dann irgendwann in einem Krankenhaus aufgewacht, du warst vorher besoffen, kannst dich nicht erinnern an das, was passiert ist? Ja, ich war 5 Tage im künstlichen Koma. Wie war denn das, als du dann aufgewacht bist? Du wusstest doch gar nicht, was geschehen war. Ja, und zuerst mal war ich sehr benommen unter starken Medikamenten. Ich konnte also gar nicht so richtig denken. Das einzig Positive, woran ich mich erinnere, war, dass meine Familie da war. Meine Mutter, mein Stiefvater, die waren da. Das ist schön, wenn man aufwacht und vertraute Gesichter sieht. Mhm. Aber andererseits habe ich dann sehr schnell an mir runtergeguckt und gesehen, da fehlt was. Mhm. Und erst war ich so benommen, dass ich das nicht wirklich verarbeiten konnte. Aber 1-2 Tage später fing es dann an, grausame Realität zu werden. Mhm. Und das... Jetzt sind 7 Jahre vergangen. Wie geht es dir denn gesundheitlich, erstmal körperlich gesundheitlich heute? Ja, die Wunden sind gut verheilt und so. Körperlich geht es mir gesundheitlich relativ gut, außer natürlich, dass ich im Rollstuhl sitze. Mhm. Aber psychisch ist das für mich sehr schwer zu verarbeiten. Das glaube ich. Hattest du denn, wir haben gerade darüber gesprochen, hattest du damals in der Zeit ein Alkoholproblem? Nein, das nicht. Du warst einfach mal besoffen? Ich hatte schon länger ein Drogenproblem, das ja. Ich hatte an dem Abend hatte ich eine Flasche Wein getrunken, was für mich außerordentlich viel ist. Ich trinke vielleicht 1-2 Bier sonst. Mhm. Aber ich hatte eine Flasche Wein und dann noch Diazepam, also sowas wie Valium. Mhm. Und das beides zusammen hat mich dann wohl in den Zustand gebracht, dass ich wirklich nicht mehr genau wusste, was ich tue. Ja. Bevor wir dann auf die seelischen Probleme kommen, noch eine Frage zu deinem Leben. Wie hat sich denn dein Leben nach diesem dramatischen Unfall verändert bis heute? Ja, schon ziemlich stark hat sich das verändert. Viele Sachen, die für mich früher wichtig waren, auch für Problembewältigung zum Beispiel, kann ich heute nicht mehr machen. Für mich war es sehr wichtig zu laufen. Ich habe zum Beispiel vor dem Unfall einige Wochen vor dem Unfall mit Inlineskates angefangen zu fahren. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Und ich war gerade dabei, wieder mehr Sport zu machen. Und das Laufen, ich bin auch im Wald joggen gegangen. Mhm. Das war für mich auch immer wichtig, um zum Beispiel Depressionen zu verarbeiten. Hat das Laufen sehr geholfen. Mhm. Das sind alles Sportarten, die ich nicht mehr ausüben kann. Das heißt, du hattest früher auch Probleme mit Depressionen? Ja, schon seit so circa 10-12 Jahren. Ich habe mit 18 angefangen, Drogen zu nehmen. Dann hatte ich irgendwann mit 22-23 psychische Probleme bis hin zu Depressionen. Welche Drogen hast du genommen? Ich habe angefangen mit Partydrogen, Ecstasy, Speed, Kiffen. Und dann, nachdem die Depressionen, nachdem ich es übertrieben habe mit den Partydrogen, haben die Depressionen irgendwann angefangen. Mhm. Und ich hatte die Gelegenheit, öfters Heroin zu nehmen und habe bestimmt 100 Mal Nein gesagt. Aber durch die Depression war ich so down. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, da habe ich dann mal Ja zu Heroin gesagt. Mhm. Und seitdem ist Heroin auf jeden Fall auch ein Problem für mich. Hast du denn nach diesem Unfall weiter mit den Drogen gemacht? Erstmal nicht. Ich hatte nach dem Unfall war ich 1 Jahr lang clean. Hab aber gemerkt, je länger ich clean bin, desto schlechter geht es mir. Warum auch immer. Die Depressionen wurden stärker, bis hin zu Suizidgedanken. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt wirklich einen Suizid versuche, bevor ich mich wirklich umbringe, versuche ich nochmal Drogen zu nehmen. Und es hat geholfen. Für mich ist will noch kurz den Satz zu Ende sprechen. Ja. Drogen sind für mich ein Mittel, um aus der Depression zu entkommen. Ja. Allerdings nur kurzfristig. Es ist keine Dauerlösung. Nein, es ist ein Scheinmittel. Es ist ein Selbstmord auf Raten. Du nimmst wieder Heroin bis heute. Ja, ja. Mhm. Ich bin allerdings auch im Methadon-Programm, werde da gut unterstützt, sodass Heroin im Moment kein so großes Problem ist. Also ich nehme zurzeit nur selten. Es kommt hin und wieder mal zu einem Rückfall, aber ich nehme jetzt nicht kontinuierlich. Mhm. Das war vor dem Unfall anders. Da habe ich wirklich öfter Drogen genommen. Jetzt ist es seltener geworden. Gibt es denn neben dem Heroin noch andere Drogen, die du heute auch konsumierst? Ja, noch eine. Das ist Speed, Amphetamin. Mhm. Weil ich dadurch, dass ich Albträume und Schlafprobleme habe, habe ich immer das Gefühl, müde und ausgelaugt zu sein. Mhm. Wenn man dann Speed nimmt, ist man wach und hat Energie. Ja, aber dann hast du wieder Schlafprobleme danach. Ist doch eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Was hast du vor dem Unfall beruflich gemacht? Ich habe jetzt keine wirklich abgeschlossene Ausbildung, aber ich habe lange in der Druckerei gearbeitet. Ich habe als Druckerhelfer gearbeitet, ja, und habe in der Druckerei viele verschiedene Bereiche gehabt, wo ich arbeiten konnte und in alles mal reinschnuppern durfte. Also im Bereich Druckerei kenne ich mich ganz gut aus. Bist du heute Frührentner? Ich bekomme Erwerbsminderungsrente. Das heißt, du einen kleinen Job im Sitzen oder so geht auch nicht? Würde theoretisch schon gehen, wenn ich psychisch ein bisschen stabiler wäre. Verstehe. Wie hat sich, als du den Unfall hattest, hattest du da eine Beziehung? Nein. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Hast du bis heute eine Beziehung? Nee, ich hatte eigentlich noch nie eine richtige Beziehung. Ich hatte ab und an meine Freundin, also jetzt eine platonische Freundschaft hatte ich schon öfter, aber Beziehung will ich das nicht nennen. Ich habe in der Richtung leider viel Pech gehabt immer. Die Frauen, in die ich verliebt war, haben die Liebe nie erwidert. Also bis dato war es immer unerwiderte Liebe, wenn ich welche. Das heißt, auch noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt? Sehr wenig, ja. Aber schau mal, Björn, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Da wundert es mich nicht, dass du große seelische Probleme hast. Du hast einmal einen ganz, ganz schweren Unfall gehabt. Da hast du dein Bein und deinen Fuß verloren. Ja. Du bist drogenabhängig gewesen und bist weiterhin drogenabhängig. Ja, wobei das etwas besser geworden ist. Ja gut, aber du hängst dran und du bist in ständigem Kontakt mit zwei sehr gravierenden, schweren Drogen, Speed und Heroin. Und dann kommen auch noch so Einsamkeitsprobleme dazu, dass du keine Liebe bisher erlebt hast und keine Sexualität. Da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Ja. Da wundert es mich nicht, dass es dir seelisch schlecht geht. Ja. Ich glaube, das ist eine klare Konsequenz daraus. Hast du denn nach diesem schweren Unfall irgendwann mal eine psychologische Betreuung gehabt? Ja, schon. Ich bin immer wieder in psychiatrischer Behandlung. Also ich gehe regelmäßig einmal im Monat so in etwa zum Psychiater. Das ist auch wieder so ein Problem, was ich immer wieder habe. Ich hatte vor meinem Unfall eine tolle Psychologin, aber gut, nach meinem Unfall hatte ich dann auch noch mal einen tollen Psychiater, aber der ist dann leider in eine andere Stadt umgezogen. Also ich hatte das Gefühl, ich mache Fortschritte mit diesem Psychiater und dann ist er in eine andere Stadt umgezogen. Das ist schlimm. Dann immer wieder ein neues Vertrauen zu einem neuen Psychiater aufzubauen, ist schwierig. Jetzt habe ich sag mal, den dritten guten Psychiater, wo ich jetzt auch wieder versuche, Vertrauen aufzubauen und so. Aber die Chemie ist nicht ganz so gut wie bei zwei Psychiatern vorher. Ja, das ist schlecht. Eigentlich muss man in so komplexen Fällen eine gute Verbindung zu dem Arzt, zu Psychologen, Psychiater haben. Nimmst du zu all diesen ganzen Dingen, die du da ohnehin schon konsumierst, auch noch Psychopharmaka? Nur ein einziges. Ich nehme Amisulprid. Das ist, weil ich einmal eine Psychose hatte. Ich hatte 3 Monate lang eine drogeninitiierte Psychose. Und ich nehme dieses Amisulprid, damit diese Psychose nicht wieder auftaucht. Und das hilft ganz gut. Weiß der Psychiater, dass du Drogen nimmst? Ja, wenn das Vertrauen da ist, dann bin ich da immer ganz ehrlich und offen. Ja, ist das bei dem jetzigen da, das Vertrauen? Ja, ich sag die Wahrheit, ja. Was sagt er dazu? Was rät er dir? Also da kommen wir jetzt direkt zum wichtigsten Punkt, zum Hauptgrund meines Anrufes. Ich möchte kurz ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich mit meinem Psychiater darüber gesprochen. Ich muss noch weiter ausholen. Und zwar, ich habe Schlafprobleme. Ich habe jede Nacht Albträume. Ich habe 3-4 Albträume pro Nacht. Ich träume von dem Unfall. Nicht nur, aber meistens. Habe ich mit meinem Psychiater darüber gesprochen. Also ich schlafe, wie gesagt, sehr schlecht. Und habe ihn gefragt, ob eine Traumatherapie Sinn macht. Also ich erinnere mich nicht an den Unfall. Die Frage ist, ob es Sinn macht, eine Traumatherapie zu machen, damit ich mich an den Unfall erinnere. Mein Psychiater rät mir davon ab. Er sagt, da es mir psychisch nicht so gut geht, wäre es vielleicht schwierig, eine Traumatherapie jetzt zu machen. Aber ich denke mir andererseits, kann es denn noch schlechter werden? Ich habe 3-4 Albträume jede Nacht. Ich schlafe eine Stunde oder anderthalb, dann werde ich durch einen Albtraum wach immer wieder. Ja. Also das sagen mir schon als Laie, dass alles im Argen ist und dass du dringend was machen musst. Ob das eine Traumatherapie ist oder eine andere Form von Therapie, ich glaube, dass es einen klinischen Aufenthalt notwendig macht bei dir, weil das so komplex ist, was du alles erzählst. Ob Traumatherapie ja oder nein, ist wahrscheinlich sogar unter Fachleuten umstritten. Aber da kann ich dich natürlich nicht beraten. Da wird dich jetzt meine Psychologin beraten. Mhm. Was ich dir nur sagen kann, dass du, glaube ich, mit solchen langen Intervallen mal zum Psychiater zu gehen, damit ist dir nicht geholfen. Du brauchst eine ganz intensive psychologisch, psychotherapeutisch wahrscheinlich und auch psychiatrische Betreuung. Und ich glaube, dass man das im Rahmen eines Klinikaufenthalts am besten löst. Aber da bin ich jetzt, da wird jetzt meine Psychologin dich beraten, Björn. Ja, gut. Ich glaube nur, dass dringend was geschehen muss, sonst machst du dich kaputt mit all dem. Ja, ich habe auch in den letzten Wochen mit meiner Mutter drüber gesprochen und tatsächlich drüber nachgedacht, mindestens eine ambulante Therapie wieder zu machen, dass ich jede Woche meinen Psychiater sehe. Genau. Mindestens das. Gut, Björn, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine angerufen und alles weitere Fachliche dann von ihr. Ja. Alles Gute und sehr viel Glück wünsche ich dir. Danke, kann ich brauchen. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, 1.45 Uhr. Hier ist Simone. Simone ist 59. Guten Morgen, Simone. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Simone, um was geht es denn bei dir? Schön, dass ich dich erreiche. Das Problem, was ich habe, ich lebe in Scheidung zurzeit, habe 3 Kinder, möchte meinen Mann ganz gerne zurückgewinnen. Die Kinder sind wahrscheinlich schon aus dem Gröbsten raus, ne? Aus dem Gröbsten raus, das ist richtig. 2 studieren und der eine steckt sozusagen im Abitur. Und du sagst, ihr lebt in Scheidung. Warum lebt ihr in Scheidung? Mein Mann ist fremdgegangen, was ich ihm anfänglich nie so richtig verzeihen konnte. Und bei jedem Streit ist das wieder rausgekommen oder ausgebrochen bei mir. Ist er einmal fremdgegangen? Nein, er ist 2-mal fremdgegangen. Ja. Und hatte mir immer wieder versichert, ja, es passiert nicht mehr und wir vertragen uns und so weiter. Mhm. Ja. Wie viele Jahre wart ihr, oder seid ihr verheiratet? Circa 30 Jahre verheiratet. Mhm. Von wem ist denn dann der Wunsch der Scheidung ausgesprochen worden? Von meinem Mann. Ach so. Und mit welcher Begründung? Ja, kann es nicht ertragen, dass ich bei jeder Kleinigkeit ihm das vorwerfe. Wie lange liegt denn das zurück schon? Das liegt circa 3 Jahre zurück, dass er fremdgegangen ist. Das letzte Mal, als er fremdgegangen ist. Ja. Wie hat er das denn begründet oder erklärt, dass er fremdgegangen ist? Er sagte mir, ich hätte einfach zu wenig Zeit für ihn oder würde mir zu wenig Zeit für ihn nehmen. Und ich würde bei jeder Kleinigkeit ausflippen und ja. Also schon gravierende Kritikpunkte, ne, die er da ausgesprochen hat, von seiner Sicht aus gesehen. Wer war das, mit dem er fremdgegangen ist? Was waren das für Frauen? Die eine kannte ich ganz gut, mit der er fremdgegangen ist. Das war eine gute Bekannte von mir. Mhm. Und die andere Frau kannte ich nicht. Die hatte mich dann angerufen und hat gesagt, dass sie meinen Mann liebt. Und dann bin ich natürlich auf ihn zugegangen und habe gefragt, was da los ist. Das heißt, so ist das auch rausgekommen? So ist es rausgekommen, korrekt. War er denn in diese Frau auch etwas verliebt? Ich denke, am Anfang ja. Und zum Schluss wurde ihm das wohl zu anstrengend, schätze ich mal. Wie lange lief das denn? Circa ein halbes Jahr. Ach so. Das heißt, er ist dann nicht einmal fremdgegangen, sondern wahrscheinlich mit der Frau hat er öfters geschlafen, oder? Ja, genau. Das lief so ungefähr ein halbes Jahr. Und dann habe ich ihn gebeten, wenn unsere Beziehung weiterlaufen soll, möchte ich gerne, dass er mit dieser Person Schluss macht. Mhm. Da hat er mir gesagt, er hätte bereits mit dieser Frau Schluss gemacht. Das Ganze würde ihm auch zu anstrengend sein. Und dann habe ich ihm nochmal darum gebeten, zu dieser Frau hinzufahren. Ich sage, ich glaube nicht, dass du mit dieser Frau Schluss gemacht hast. Ich sagte, du kannst noch einmal zu dieser Frau hinfahren, dich von dieser Frau verabschieden und sagen, dass Schluss ist. Mhm. Ich sage, am Telefon finde ich das nicht in Ordnung. Ich sage, fahr bitte zu ihr hin und regel das. Und das hat er gemacht? Und dann ist er zu ihr hingefahren und hat es auch geregelt, genau. Wie hast du denn eigentlich von dieser ersten Frau erfahren? Da habe ich ein Schreiben von dieser Frau bekommen. Ach, die Frauen haben sich immer... Frau, die haben sich immer an dich gewandt, die Frauen. Die haben sich immer an mich gewandt, das die Frauen. Das ist ja auch kurios. Was hat die dir denn geschrieben? Ja, sie hat mir geschrieben, dass sie meinen Mann liebt. Oh, die auch? Ja, genau, beide. Ach, beide Frauen sind auf mich zugekommen, das ist das Kuriose. Die schreiben dir, dass sie deinen Mann lieben und was soll der schreiben? Was wollten die mit dem Schreiben bewirken? Ja, dass ich ihn vielleicht loslasse. Ach so. Gehe ich mal von aus. Ja. Das ist 3 Jahre her, sagst du. Ja. Wie hat sich denn eure Beziehung dann danach weiterentwickelt? Zwischen dir und deinem Mann? Ja, wir haben es immer wieder versucht. Dann ist er zwischendurch auch wieder ausgezogen. Er ist unwahrscheinlich empfindlich geworden. Bei jeder Kleinigkeit steht er auf und geht einfach. Er diskutiert die Sache überhaupt nicht mit mir aus. Mhm. Er steht auf und geht einfach. Mhm. Er diskutiert nicht. Schlaft ihr noch miteinander? Oder habt ihr noch miteinander geschlafen die letzten Jahre? Wenn er wieder eingezogen war, ja, richtig. Wie war denn das dann, mit ihm zu schlafen? Ja, es war in Ordnung, weil ich ihn einfach liebe. Mhm. Hast du ihn mal gefragt, liebst du mich eigentlich noch? Ja, er rückt mich so richtig. Er sagt, ich wollte dich immer wieder zurückgewinnen, sagte er. Du hast es nicht zugelassen, weil du mir das immer wieder vorgeworfen hast. Ich wollte immer zu meiner Familie zurück, hat er immer wieder gesagt. Aber jetzt will er nicht mehr. Und jetzt will er nicht mehr. Jetzt ist das Maß voll vielleicht für ihn und er sagt, ich will die Scheidung. Ja. Wo ist er denn im Moment? Im Moment ist er ausgezogen auch. Schon ausgezogen? Ja. Wie sieht euer Kontakt im Moment aus? Der Kontakt sieht nur so aus, wenn irgendetwas, dass ich mich melde, er meldet sich überhaupt nicht. Mhm. Teilweise nimmt er auch gar nicht mehr ab, wenn er meine Nummer sieht. Das klingt alles sehr tot. Gab es irgendwann mal ein Gespräch bei einer Eheberatung? Nein. Ich hatte ihm das auch vorgeschlagen und er sagt zu mir, er lässt sich nichts vorschreiben. Hm. Das, was er macht, ist schon richtig vom Gefühl her und er würde sich von keiner anderen was vorschreiben lassen. Hast du das Gefühl, dass das definitiv ist, seine Entscheidung? Nein, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube, dass er die Scheidung an und für sich gar nicht möchte, sondern nur Angst davor hat, dass ich, wenn Streit entsteht, ihn wieder anmecker und ihm immer wieder das vorwerfe. Und das kann er nicht ertragen, sagt er. Das nicht ertragen. Hat er sich denn damals dafür entschuldigt, für das Fremdgehen? Ja, ja. Ja, dann hättest du wirklich den Mund halten sollen. Ich weiß, es ist natürlich sehr schmerzhaft und verletzend, was er dir angetan hat, aber er hat sich entschuldigt und er hat gesagt, er wollte wieder zur Familie zurück, zu dir zurück. Und dann darf man das nicht immer wieder dem anderen aufs Butterbrot schmieren. Ja, das sehe ich jetzt ja auch ein, aber dann bin ich so wütend, so oft verstehe. Und dann rutscht das raus. Und wenn ich dann gesagt habe, denke ich, ach, du hast total verkehrt gehandelt. Mhm. Was kann man jetzt machen? Ich glaube, Simone, wie so oft in solchen vertrackten Situationen, ist das Klügste, nichts zu tun. Ich glaube, dass das so gereizt ist zwischen euch beiden und dass die Nerven so blank liegen und dass er so weitwund ist in der ganzen Angelegenheit, dass der schon genervt ist, wenn du anrufst. Er geht ja gar nicht immer dran, wenn er deine Nummer sieht. Ja, aber ich habe Angst, wenn ich überhaupt nicht reagiere, dass ich ihn dann wirklich total verliere. Ich habe immer das Gefühl, ich muss reagieren. Ja, das denkt man immer und ich glaube, das denkt man dann immer falsch. ich glaube, der weiß absolut, dass du ihn zurückhaben willst. Und der hat im Moment Angst, ich sag's jetzt mal ganz, ganz salopp und despektierlich, von dir weiter bequatscht zu werden und dass du an ihm klammerst. Und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, das fällt einem immer schwer, ich weiß, kann man nur, indem man etwas tut, was man eigentlich gar nicht tun will, nämlich nichts zu tun. Dann wird er erstmal irritiert sein. Was ist jetzt mit dir los? Vielleicht wirst du interessant für den. Vielleicht kommt er dann. Lass ihn doch kommen. Wenn er nicht kommt, dann ist es wirklich tot. Dann kannst du es auch nicht mehr durch Interventionen, die du jetzt dann noch planst, kannst du es eh nicht mehr retten. Wenn du es schaffst und hinbekommst, Simone, halt die Füße still. Du erntest Respekt bei ihm, wenn du nichts tust. Der erwartet ja von dir, dass du rumbaggerst und irgendwas tust. Ich weiß, das ist alles leichter gesagt als getan. Ja, und wie eben schon gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich muss reagieren, verliere ich ihn total. Ja, aber das ist der Wahn, in dem man so drinsteckt. Wir ziehen mal noch eine andere Meinung hinzu, nämlich die Meinung von Sabine, meiner Psychologin. Dann hast du zwei Ansichten, ich weiß nicht, ob sie meiner Auffassung ist, aber zwei Ansichten gehört. Vielleicht hat sie auch noch eine andere Idee, einen anderen Aspekt. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Sehr gerne, Simone. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich an und alles Weitere könnt ihr beiden dann im Hintergrund besprechen. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, und hier ist die Sabine und Sabine ist 71. Guten Morgen, Sabine. Hallo? Hallo? Ja, Sabine, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, Sabine, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte euch erstmal ein Kompliment machen für eure Sendung. Dankeschön, das hören wir gerne. Jahrelang höre ich euch schon zu oder sehe euch schon zu. Ja. Ich finde nur die Stunde zu kurz. Ach ja. Ja, mein Thema ist im Gegensatz zu den anderen Vorsprechern mein schönes Thema, Liebe auf den ersten Blick. Ach, da haben wir gestern drüber gesprochen. Ja. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Bei mir war das so, kann ich dir mal eben kurz erzählen? Gerne, ja. Ich bin Witwe. Mhm. Natürlich hat den Tod meines Mannes immer schön zu Hause gesessen. Mhm. Und dann kam meine Freundin und da sagte sie, komm mal, du alte Mumie, mal eben hinterm Ofen vor, mach dich mal morgen schicke, wir gehen mal tanzen. Oh. Ja. Kommst du aus Berlin? Ich komme aus Berlin, ja. Wo gehst du tanzen? Wir gehen zum Seniorenclub. Okay, alles klar, ja. Ich sehe zwar noch nicht aus wie 70, bin 1,50 und bin 45 Kilo, kannst du dir vorstellen. Ja. So. Lustig, fröhlich, immer dabei. Ja. So, dann gehen wir tanzen. Mhm. Also das war 3 Sonntage hintereinander. Da geht die Tür auf und da sage ich zu meiner Freundin, dreh dich mal um, der jetzt da reinkommt. Wow. Das mache ich dann noch mit so einem Alter. Ich sag, das ist ja ein toller Typ. Aha. So, jetzt war das Tanzen zu Ende, wir haben uns aus den Augen verloren. Ja. Wir sind aber jeden Tag frühstücken gegangen. Ach. Und zu dem Zeitpunkt saß dieser Herr auch da. Was für ein Zufall. Was für ein schöner Zufall. Was für ein schöner Zufall, ja. Ja. Und habt ihr geflirtet miteinander? Wir haben geflirtet, er hat mich zum Kaffee eingeladen. Und ich kann über sagen, wir leben heute schon 6 Jahre zusammen. Ach, das ist wir ja doch. Wir fahren zusammen Motorrad. Ja, ich alte Schrulle da hinten noch drauf, kannst du dir vorstellen. Das ist ja toll, das ist eine tolle Geschichte. Das ist ein 1800er Suzuki. Wie alt ist er? Der ist 67. 67? Ja. Wenn man in dem Alter zusammenkommt, erlebt man den Sex auch nochmal anders. Wie ist es bei dir? Ich kann es dir sagen, ganz intensiver und schöner. Schöner als früher in deiner ersten... Muss ich sagen, ja. Das ist ja auch eine tolle Aussage. Dass man eine ganz tolle Aussage. Ich sag, der Mann ist nicht vergessen. Er geht mit mir zum Friedhof. Er geht mit mir zu meinem Mann zum Friedhof. Ja. Wir stecken Kerzen an, wir bringen Blumen. Er ist nicht vergessen. Ja, und ist er auch Witwer? Er ist Witwer. Er ist auch Witwer. Das heißt, du gehst auch dann mit ihm zum Friedhof? Machen wir genauso. Das ist ja toll. Und du glaubst damals da bei dem Tanzen, das war so ein, ihr habt euch angesehen und wusstet. Ich hab geguckt wie so ein junges Mädchen, kribbeln im Bauch. Und weißt du, was ich gesagt habe? Das ist, als wenn der Mond die Sonne küsst. Das ist ja unglaublich. Sag mal, so schön war das. Sabine, was für ein großes Lebensglück, wenn man das in dem Alter nochmal erleben darf. Ganz toll. Es gibt und weißt du, was ich mir wünsche? Hm? Ich wünsche mir, dass ich mit diesem meinen Lebenspartner, ja, dass ich mit dem gesunde und schöne und ganz tolle Jahre noch habe. Mensch, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr gut über 100 Jahre alt werdet. Ja, ich möchte es so gerne. Sabine, toll, dass du uns angerufen hast und uns diese sehr schöne Geschichte erzählt hast. Ja. Viel Glück euch beiden Turteltauben weiterhin und viele, viele, viele tolle Jahre noch. Ja, danke schön und die wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss, Sabine. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik Christoph Gellert. Morgen wieder freie Themen, Nacht. Eine Radio 1 Live, eine Uhr der Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.